In den Gassen von Neuss, wo der Nebel schwer liegt, wo das Schicksal sich dunkel um Mauerwerk biegt. Dort lebte ein Mann ohne Gnade und Licht, mit Kälte im Herzen und hartem Gesicht. Als Karl von Burgund vor den Toren erschien, sah man Hunger und Not durch die Viertel ziehen. Doch der Eisenwirt lachte, sein Keller war voll, er füllte die Truhen mit gierigem Zoll. Ein Rechner erschien in der stürmischen Nacht, vom Hunger gezeichnet, um Hoffnung gebracht. Er flehte um Brot, doch der Reiche schrie hoch: Scher dich fort, alter Narr, was mir gehört, geb ich dir nimmer da. Da fluchte der Greis, so sei es, so lebe. Die Kälte des Herzens, sie kroch in das Blut, versteinert im Zorn und in gieriger Glut. Eisengrins, niemand entkommt einem kalten Schneid. An der Mauer, im Graben, im finsteren Moor, der Wächter von Neuss am Mohrentor. Sein Körper ward schwer, seine Glieder verrostet, hat ihn seine Seele die Freiheit gekostet. Als Fratze der Schande in Mauern gebannt, wird er heute der eiserne Wächter genannt. Doch wenn die Erd steigt und der Mondschein verblasst, erwacht die Gestalt aus der steinernen Last. Als Wasserdämon mit der Kralle aus Stahl sucht er die Gierigen, führt sie zur Qual. Er wandelt auf Wellen im rissigen Kleid, ein rasselnder Geist aus der Welt. Der Fluch auf den Lippen, das eiserne Mond. Eisengrins, Eisengrins, starr ist dein Lächeln, aus Metall ist dein Leib. Eisengrins, Eisengrins, niemand entkommt einem kalten Schneid. An der Mauer, im Graben, im finsteren Moor, der Wächter von Neuss am Mond. Gerettet, die Feinde sind fern, doch hüte dein Herz vor dem gierigen Kern. Denn Neuss schläft nie ganz, wenn der Nebel beginnt, und im Wasser, da wartet der Eisengrins.